Hier gibt's nichts zu bereden und es recht nichts zu verlieren. Man wird nicht miteinander warm, du wirst nicht gleich erfrieren. Wir besuchen die gleiche Fakultät der neutralen Empathie. Wir besuchen die gleiche Fakultät ganz ohne Sympathie. Das hier ist kein Beinbruch und es recht nicht Peripetie. Es fehlt einfach Anziehungskraft, es fehlt einfach Chemie. Man hat nichts füreinander und es recht nicht gegen sich. Ein neutrales Miteinander, bei anderen klappt das nicht. Hier gibt's nichts zu verabscheuen und es recht nicht was zu lieben. Man bewegt sich einfach nebenher und grüßt sich beim Begegnen. Es geht nicht um die Einstellung und auch nicht ums Geschlecht. Es geht einzig darum, man mag und hasst sich nicht. Jahren, die sind sich einfach neutral egal. Man stößt sich nicht ab, man lädt sich nicht ein. Neutrale Beziehungen wollen so sein. Kein Hauch von Wärme, lediglich ein Keim von nichts. Keimfrei sozusagen im sterilen Licht. Das Einzige, was uns eint, ist die Gleichgültigkeit. Das, was uns bleibt, wir verbringen wenig Zeit. Auf Exklusion legt keiner Wert, die Beziehung ist neutral. Aus dieser Wahrheit folgt, man ist sich echt egal. Hier wird kein Wort gebrochen und auch sonst ist alles klar. Versprechen nicht gesprochen, nur Unnötiges reißt man an. Man hält nur gern die Grenzen ein, will nähe noch Distanz. Bewegt sich einfach nebenher, wie ein seelenloser Tanz. Wir suchen die gleiche Fakultät der neutralen Empathie. Wir suchen die gleiche Fakultät ganz ohne Sympathie. In neutralen Jahren, die sind sich einfach neutral egal. Man stößt sich nicht ab, man lädt sich nicht ein. Neutrale Beziehungen wollen so sein.